Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 2. 3:03, jetzt hier mit der Lesung im 2. Mit dem unverwechselbaren Helmut Qualtinger, der die Abenteuer des braven Soldaten Schwäg liest. Autor ist Jaroslav Hašek, der tschechische Humorist und Schriftsteller, der 1923 gestorben ist. Seine berühmteste Figur, Schwäg, ist der fleischgewordene zivile Ungehorsam, ein Narr, ein Schelm, der seiner kriegswütigen Welt voller Bürokraten und Militärs in größter Sanftmut begegnet und in hunderten von Formen törichter Einfältigkeit. Momentan befindet sich Schwäg im Garnisonsarrest, da er als Simulant verdächtigt wird und als Drückeberger vor dem Kriegseinsatz. Oberaufsicht in diesem Gefängnis führt ein Dr. Grünstein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, alle Simulanten wieder kriegstüchtig zu bekommen. Dabei verwandelt Dr. Grünstein die Spitalbaracke in eine Folterkammer. Dr. Grünstein hielt Wort. Am Vormittag kamen einige Militärärzte, die berühmte Kommission. Sie schritten ernst die Bettreihen entlang und man hörte nichts anderes als: »Zeigen Sie die Zunge!« Schwäg streckte die Zunge so weit heraus, dass er eine blöde Grimasse schnitt und seine Augen sich schlossen. »Herr Strafarzt, ich habe keine längere Zunge.« Darauf folgte ein interessantes Gespräch zwischen Schwäg und den Mitgliedern der Kommission. Schwäg behauptete, dass er diese Bemerkung in der Befürchtung gemacht habe, man könnte glauben, er wolle vor ihnen die Zunge verstecken. Die Urteile der Mitglieder der Kommission über Schwäg waren in Anbetracht dessen außerordentlich verschieden. Die Hälfte von ihnen behauptete, Schwäg sei ein blöder Kerl, die anderen hingegen, er sei ein Filou, der sich aus dem Militär einen Jux machen wollte. »Das müsste aber verflucht zugehen«, brüllte der Vorsitzende der Kommission Schwäg zu, »dass wir mit ihnen nicht fertig werden sollten.« Schwäg blickte die ganze Kommission mit der göttlichen Ruhe eines unschuldigen Kindes an. Der Oberarzt trat dicht an Schwäg heran. »Ich möchte gern wissen, Sie Meerschwein, was Sie sich jetzt wohl denken.« »Melde gehorsamst, ich denke überhaupt nicht.« »Himmel, Donnerwetter«, schrie ein Mitglied der Kommission mit dem Säbel klirrend. »Er denkt also überhaupt nicht. Warum, Sie siamesischer Elefant, denken Sie denn nicht?« »Melde gehorsamst, ich denke deshalb nicht, weil es beim Militär den Soldaten verboten ist. Wie ich vor Jahren bei den 91ern gedient habe, da hat unser Herr Hauptmann immer gesagt, ein Soldat darf nicht selbst denken. Für ihn denken seine Vorgesetzten. Wie ein Soldat anfängt zu denken, ist er schon kein Soldat, sondern ein ganz gemeiner Zivilist. Denken führt zu nichts. Halten Sie's Maul!« unterbrach ihn wütend der Vorsitzende der Kommission. »Über Sie haben wir sowieso schon Berichte. Der Kerl meint, man wird glauben, dass er ein wirklicher Idiot ist.« »Sie sind kein Idiot, Schwäg. Gescheit sind Sie. Gerieben sind Sie, ein Lump sind Sie, ein Falott, ein Lausbub, verstehen Sie?« »Melde gehorsamst, ich verstehe.« »Ich habe Ihnen schon gesagt, Sie sollen das Maul halten, haben Sie gehört?« »Melde gehorsamst, dass ich gehört habe, dass ich das Maul halten soll.« »Himmel, Herrgott, also halten Sie das Maul, wenn ich es Ihnen befehle, dann wissen Sie gut, dass Sie kuschen müssen.« »Melde gehorsamst, dass ich weiß, dass ich kuschen muss.« Die Offiziere blickten einander an und riefen den Feldwebel. »Diesen Mann da«, sagte der Oberstabsarzt von der Kommission auf Schwäg weisend, »führen Sie in die Kanzlei und warten unseren Bericht und Rapport ab. Der Kerl ist gesund wie ein Fisch, simuliert und trischt doch mit dem Maul und macht sich einen Jux aus seinem Vorgesetzten. Er denkt, dass Sie nur zu seiner Unterhaltung da sind und dass der ganze Krieg eine Hetz oder ein Jux ist. Man wird Ihnen im Garnisonsarrest zeigen, Schwäg, dass der Krieg kein Jux ist.« Schwäg ging mit dem Feldwebel in die Kanzlei, und auf dem Weg über den Hof summte er vor sich hin, meinte, dass das Dienen eine Hetz nur sei, dass es eine Woche oder 14 Tage dauert und vorbei. Und während Schwäg in der Kanzlei von dem diensthabenden Offizier angebrüllt wurde, dass man solche Kerle niederschießen solle, brachte die Kommission in den Krankenzimmern die Simulanten zur Strecke. Von 70 Patienten retteten sich nur 2. Einer, dem eine Granate ein Bein abgerissen hatte, und ein zweiter mit wirklichem Bein fraß. Nur diese beiden hörten nicht das Wörtchen tauglich, die anderen wurden alle, nicht einmal die 3 sterbenden Schwindsüchtigen ausgenommen, felddiensttauglich befunden, wobei sich der Oberstabsarzt nicht nehmen ließ, eine Rede zu halten. Sie war von den verschiedensten Beschimpfungen durchflochten und inhaltlich knapp. Alle seien Rindviecher und Mist. Nur wenn sie tapfer für seine Majestät den Kaiser kämpfen würden, könnten sie in die menschliche Gesellschaft zurückkehren. Nur so könne ihnen nach dem Krieg verziehen werden, dass sie sich vom Militär drücken wollten und simuliert hätten. Er selbst glaube aber nicht daran, sondern denke, dass auf alle der Strick warte. Ein junger Militärarzt, eine noch reine und unverdorbene Seele, bat den Oberstabsarzt, ebenfalls sprechen zu dürfen. Seine Rede unterschied sich von der seines Vorgesetzten durch Optimismus und Naivität. Er redete Deutsch. Er sprach lange davon, dass ein jeder von denen, die das Krankenhaus verlassen, um zu ihren Regimentern an die Front abzugehen, ein Sieger und Ritter sein müsse. Er sei überzeugt, dass sie die Waffen auf dem Kampfplatz geschickt handhaben und sich ehrenhaft in allen Kriegs- und Privatverhältnissen verhalten würden, als unbezwingbare Krieger, eingedenk des Ruhmes Radetzkys und des Prinzen Eugen von Savoyen. Dass sie mit ihrem Blut die weiten Felder der Ehre des Herrscherhauses düngen und sich siegreich der Aufgabe entledigen würden, die Geschichte ihnen vorbehalten habe. Tollkühn, ihres Lebens nicht achtend, sollten sie unter den zerschossenen Fahnen ihrer Regimenter vorwärts stürmen zu neuem Ruhm, zu neuen Siegen. Auf dem Gang sagte dann der Oberststabsarzt zu diesem naiven Kollegen: »Herr Kollege, ich kann Ihnen versichern, dass das alles vergeblich ist. Aus diesen Lumpen hätte nicht einmal Radetzky oder Prinz Eugen Soldaten gemacht. Mit denen kann man sprechen wie ein Engel oder wie ein Teufel. Es ist alles für die Katz. Die Simulanten sind eine Bande.« Schweck im Garnisonsarrest. Die letzte Zuflucht jener, die nicht an die Front gehen wollten, war der Garnisonsarrest. Ich kannte einen Hilfslehrer, der, da er als Mathematiker nicht bei der Artillerie schießen wollte, einem Oberleutnant eine Uhr stahl, um in den Garnisonsarrest zu kommen. Er tat dies mit voller Überlegung. Der Krieg imponierte ihm nicht und bezauberte ihn nicht. Auf den Feind zu schießen und auf der Gegenseite ebenso unglückliche Hilfslehrer, Mathematiker mit Schrapnells und Granaten zu erschlagen, hielt er für einen Blödsinn. »Ich will nicht als Gewalttäter gehasst werden«, sagte er sich und stahl seelenruhig die Uhr. Man prüfte zuerst seinen Geisteszustand und als er erklärte, er habe sich bereichern wollen, schaffte man ihn in den Garnisonsarrest. Es gab mehr solcher Menschen, die wegen Diebstahls oder Betrügereien im Garnisonsarrest saßen, Idealisten und Nicht-Idealisten, Menschen, die den Krieg für eine Einnahmequelle hielten, diverse Rechnungsunteroffiziere im Hinterland und an der Front, die alle möglichen Betrügereien mit der Menage und der Löhnung begingen, und dann die kleinen Diebe, tausendmal ehrenhafter als die Kerle, von denen sie hergeschickt wurden. Außerdem saßen im Garnisonsarrest Soldaten wegen verschiedener anderer Delikte rein militärischer Art wie Subordinationsverletzung, versuchte Meuterei, Desertion. Es war ganz natürlich, dass Stabsprofessor Slavik, als er Schweck in Empfang nahm, einen Blick voll stummer Vorwürfe auf ihn richtete. »Auch du hast also schon einen Fleck auf der Reputation, dass du bis zu uns gekommen bist. Wir werden dir den Aufenthalt hier schon versüßen, Freundel, wie allen, die in unsere Hände gefallen sind. Unsere Hände sind keine Damenhändchen.« Und dann hielt er, um seinem Blick Nachdruck zu verleihen, Schweg seine sehnige, dicke Faust unter die Nase und sagte: »Riech einmal, Lump!« Schweg roch und bemerkte: »Mit der möchte ich keine in die Nase kriegen wollen. Das riecht nach Friedhof.« Diese ruhige, bedächtige Sprache gefiel dem Stabsprofos. »Hey«, sagte er, Schweg mit der Faust in den Bauch stoßend, »steh grad! Was hast du in den Taschen? Wenn du eine Zigarette hast, kannst du dir sie lassen. Das Geld gibst du her, damit sie dir's nicht stehlen. Mehr hast du nicht? Wirklich nicht? Lüg nicht, Lüge wird bestraft.« »Wohin stecken wir ihn?« fragte Feldwebel Schepper. »Auf Nummer 16, entschied der Stabsprofos, zwischen die in den Unterhosen. »Sehen Sie denn nicht, dass auf dem Schriftstück vom Herrn Hauptmann Lienhardt aufgeschrieben steht, streng bewachen, beobachten?« »Ja, ja«, verkündete er Schweg feierlich, »mit Gaunern verfährt man wie mit Gaunern. Wenn sich jemand auflehnt, dann geben wir ihn in den Einzel, brechen ihm alle Rippen und lassen ihn liegen, bis er krepiert. Dazu haben wir ein Recht. Also siehst du, du Lump, so geht's bei uns zu, wenn sich jemand auflehnt, schloss der Stabsprofessor seine pädagogische Erklärung. Oder wenn er davonlaufen will. Das ist eigentlich Selbstmord, der bei uns auch so gestraft wird. Oder Gott behüte, dass dir, du Schweinehund, einfahren sollt, bis eine Inspektion kommt, dich über etwas zu beschweren. Wenn die Inspektion kommt und fragt, haben sie irgendeine Beschwerde? Dann musst du, Saukerl, habt Acht stehen, salutieren und antworten, welle gehorsamst, ich hab keine, ich bin ganz zufrieden. Wie wirst du sagen, Trottel? Wiederhol's. Melde gehorsamst, ich hab keine, ich bin ganz zufrieden, wiederholte Schweg mit einem so sanften Ausdruck, dass der Stabsprofessor es irrtümlicherweise für aufrichtiges Entgegenkommen und Ehrlichkeit hielt. Also zieh dich in Unterhosen aus und komm auf Nummer 16, sagte er freundlich, ohne auch nur Lumptrottel oder Saukerl hinzuzufügen, wie er dies in der Gewohnheit hatte. In Nummer 16 traf Schweg mit 20 Männern in Unterhosen zusammen. Es waren diejenigen, auf deren Akten die Bemerkung stand, streng bewachen, beobachten, und die man jetzt sehr sorgfältig bewachte, um ihnen keine Gelegenheit zum Entwischen zu geben. Schweg wurde von Feldwebel Schepper, dem Zimmerkommandanten, übergeben, einem bärtigen Kerl in offenstehendem Hemd. Der notierte Schwegs Namen auf ein Blatt Papier, das an der Wand hing, und sagte ihm, »Morgen gibt's eine große Hetz. Man wird uns in die Kapelle zur Predigt führen. Wir, die in Unterhosen stehen, gerade unter der Kanzel, das wird eine Hetz sein.« So wie in allen Gefängnissen und Strafanstalten erfreute sich auch im Garnisonsarrest die Hauskapelle einer großen Beliebtheit. Der Gottesdienst und die Predigten waren eine hübsche Unterbrechung der Langeweile des Garnisonsarrestes. Es ging nicht darum, Gott nahe zu kommen, sondern um die Hoffnung, auf den Gängen und auf dem Weg über den Hof einen Zigaretten- oder Zigarrenstummel zu finden. Und dann folgte noch die Predigt, dieser großartige Jux. Feldkurat Otto Katz war ein reizender Mensch. Seine Predigten waren ungewöhnlich fesselnd, spaßig, erquickend in der Langeweile des Garnisonsarrestes. Er verstand es so schön, die verlotterten Arrestanten und entehrten Männer geistig zu erbauen, von der Kanzel und vom Altar herab zu schimpfen. Und wenn er schon sehr betrunken war, neue Gebete und eine neue heilige Messe zu ersinnen, seinen eigenen Ritus, etwas noch nie Dagewesenes. Es war ein feierlicher Augenblick, wenn man die Insassen von Nummer 16 in Unterhosen in die Kapelle führte. Die Arrestanten ankleiden zu lassen, wäre nämlich mit dem Risiko verbunden gewesen, dass einer von ihnen hätte ausbrechen können. Diese 20 weißen Unterhosen und Engel stellte man unter die Kanzel. Weiter rückwärts standen die anderen Arrestanten des Garnisonsarrestes und ergötzten sich an den 20 Unterhosen unter der Kanzel, auf die der Feldkurat sporenklingend hinaufkletterte. »Hab Acht!« schrie er. »Zum Gebet, einmal nach, was ich sagen werde. Und du hinten, du Lump, schneid sie nicht in die Hand, du bist im Tempel Gottes. Oder lass sie einsperren. Oh, obwohl ihr Saukerle noch nicht das Vaterunser vergessen habt, also probieren wir's. Hä? Na, ich hab gewusst, dass ich nicht gehen wird. Woher denn das Vaterunser? Ja, so zwei Portionen Fleisch und Bohnensalat auffressen, sich aufs Kavalett auf den Bauch legen, in der Nase bohren und nicht an Gott denken, das wäre was. Aber nicht recht?« Er blickte von der Kanzel auf die 20 weißen Engel in Unterhosen, die sich ebenso wie alle anderen vortrefflich unterhielten. »Ich verliere Zeit mit euch und sehe, dass das alles sein umsonst ist. Wenn der Feldmarschall und der Erzbischof selbst hier wären, würdet ihr euch nicht bessern und Gott zuwenden. Und doch werdet ihr euch einmal an mich erinnern, dass ich gut mit euch gemeint habe.« Zwischen den 20 Unterhosen wurde ein Schluchzen laut. Schweg hatte zu weinen begonnen. Der Feldkurat blickte hinunter. Dort stand Schweg und wischte sich mit den Fäusten die Augen ab. Ringsherum machte sich freudige Zustimmung bemerkbar. Der Feldkurat fuhr fort, indem er auf Schweg zeigte. »An diesem Menschen soll sich jeder ein Beispiel nehmen. Was tut er? Er weint. Weine nicht, sage ich dir, weine nicht. Du willst dich bessern? Das wird dir nicht so leicht gelingen, mein Lieber. Jetzt weinst du, und bis du von hier in die Zelle zurückkehren wirst, wirst du wieder grad so ein Lump sein wie vorher.« Der Feldkurat stieg von der Kanzel herab und begab sich in die Sakristei, wohin ihm der Stabsprofos folgte. Nach kurzer Zeit kam der Stabsprofos heraus, wandte sich geradewegs zu Schweg, zog ihn aus der Gruppe der 20 Unterhosen hervor und führte ihn in die Sakristei. Der Feldkurat saß recht bequem auf dem Tisch und drehte sich eine Zigarette. Als Schweg eintrat, sagte der Feldkurat: »Also, da sind Sie. Ich habe mir alles überlegt und glaube, dass ich Sie durchschaut habe, wie sich's gebührt. Verstanden, Lump? Das ist der erste Fall, dass mir jemand in der Kirche in Tränen ausbricht.« Er sprang vom Tisch hinunter und schrie Schweg, während er ihn an der Schulter rüttelte, unter dem großen, melancholischen Bild des heiligen Franz von Sales an. »Gesteh, Lump, dass du nur hetzhalber geweint hast!« Und der heilige Franz von Sales blickte fragend auf Schweg herab. »Melde gehorsamst, Herr Feldkurat«, sagte Schweg ernsthaft, »ich beichte Ihnen, hochwürdiger Vater, dass ich wirklich nur hetzhalber geweint habe. Ich habe gesehen, dass zu Ihrer Predigt ein gebesserter Sinn da fällt, den Sie vergeblich in Ihrer Predigt gesucht haben. So habe ich Ihnen die Freude machen wollen, damit Sie nicht denken, dass es keinen ehrlichen Menschen mehr gibt, und mir selbst wollte ich einen Jux machen, damit mir es leichter ums Herz wird.« Der Feldkurat blickte prüfend in das einfältige Gesicht Schwegs. Ein Sonnenstrahl spielte auf dem düsteren Bild des heiligen Franz. »Sie fangen mir an zu gefallen«, sagte der Feldkurat, indem er sich wieder auf den Tisch setzte. »Zu welchem Regiment gehören Sie?« »Melde gehorsamst, Herr Feldkurat, ich gehöre zum 91. Regiment und gehöre nicht dazu. Ich weiß überhaupt nicht, was mit mir los ist.« »Und warum sitzen Sie eigentlich hier?« »Melde gehorsamst, Herr Feldkurat, dass ich wirklich nicht weiß, warum ich hier sitze und dass ich mich nicht beschwere, dass ich hier sitze. Ich habe nur Pech. Ich meine immer alles gut und zum Schluss wird für mich immer das Schlechteste daraus, wie dort bei diesem Märtyrer auf dem Bild.« Der Feldkurat schaute das Bild an, lachte und sagte: »Sie gefallen mir wirklich. Über Sie muss ich mich beim Herrn Auditor erkundigen. Aber länger werde ich mich mit Ihnen nicht unterhalten. Kehrt euch! Abtreten!« Der Feldkurat kleidete sich um und setzte sich mit Hilfe seines Ministranten auf seinem Hof angebundenes Reitpferd. Aber dann erinnerte sich Schwegs, kletterte hinunter und ging in die Kanzlei zu Auditor Bernis. Untersuchungsauditor Bernis war ein Gesellschaftsmensch, ein bezaubernder Tänzer und moralisch verkommenes Subjekt. Er langweilte sich schrecklich und schrieb deutsche Gedenkbuchverse, um immer einen Vorrat davon bereit zu haben. Er war der wichtigste Teil des ganzen Apparates, denn er hatte eine so ungeheure Menge von Resten und verwickelten Akten, dass er dem ganzen Kriegsgericht auf dem Hradschin Respekt einflößte. Er pflegte das Anklagematerial zu verlieren und war gezwungen, Neues zu ersinnen. Er verwechselte die Namen, verlor die Fäden der Klage und spann neue, wie es ihm gefiel. »Servus«, sagte der Feldkurat ihm die Hand reichend. »Wie geht's?« »Mäßig«, antwortete Untersuchungsauditor Bernis. »Man hat mir das Material überworfen und nicht mal der Teufel kennt sich drin aus. Gestern habe ich das schon durchgearbeitete Material über einen Fall von Meuterei hinaufgeschickt und sie haben mir es zurückgeschickt, weil es sich angeblich nicht um Meuterei, sondern um Konservendiebstahl handelt. Und ich habe doch vorsichtshalber eine andere Nummer draufgegeben, aber wie sie draufgekommen sind, das weiß Gott.« Der Auditor spuckte aus. »Spielst du noch Karten?« fragte der Feldkurat. »In Karten habe ich alles verloren. Letzthin haben wir mit dem glatzköpfigen Oberst Macao gespielt und ich habe ihm alles in den Schlund geworfen. Aber ich weiß von einem netten Mädel. Und was machst du, heiliger Vater?« »Ich brauche einen Burschen«, sagte der Feldkurat. »Vor kurzem habe ich einen alten Buchhalter ohne akademische Bildung gehabt, aber ein Rindvieh erster Klasse. Fort hat er nur geraunzt und gebetet, Gott möge ihn beschützen, so habe ich ihn mit dem Marschbataillon an die Front geschickt. Heute habe ich bei der Predigt einen Kerl gefunden, der aus Hetz zu weinen angefangen hat. So einen Menschen könnt ihr brauchen. Er heißt Schweg und sitzt auf Nummer 16. Ich möchte gern wissen, warum man ihn eingesperrt hat und ob es nicht zu richten geht, dass ihr ihn bekommen könnt.« Der Auditor suchte in den Schubladen die Akten, die Schweg betrafen, konnte aber wie gewöhnlich nichts finden. Hauptmann Lienhardt wird's haben, sagte er nach langem Suchen. Weiß der Teufel, wohin bei mir alle Akten verschwinden. Wahrscheinlich habe ich sie zu Lienhardt geschickt. Gleich telefoniere ich hin. Hallo? Hier Oberleutnant Auditor Bernis. Herr Hauptmann, bitte, haben Sie dort nicht die Akten betreffs eines gewissen Schweig? Dass die Akten bei mir sein müssen? Das wundert mich aber. Dass ich sie von Ihnen übernommen habe, das wundert mich wirklich. Er sitzt auf Nummer 16. Ich weiß, Herr Hauptmann, dass ich Nummer 16 habe. Aber ich hab geglaubt, dass sich die Akten schräg irgendwo bei Ihnen herumwälzen. Dass Sie sich ausbitten, dass ich so mit Ihnen spreche? Dass sich bei Ihnen nichts herumwälzt? Hallo? Hallo? Auditor Bernis setzte sich an den Tisch und sprach erbittert über die Unordnung in der Führung der Untersuchung. Zwischen ihm und Hauptmann Lienhardt herrschte schon lange eine Feindschaft, in der beide überaus konsequent waren. Gelangte ein Akt, der Lienhardt gehörte, in Bernis Hände, verlegte ihn Bernis, dass ihn niemand finden konnte. Lienhardt tat dasselbe mit den Akten, die Bernis gehörten. »Also der Schweig ist mir verloren gegangen«, sagte Auditor Bernis. »Ich werde mir ihn rufen lassen, und wenn er sich zu nichts bekennt, so lasse ich ihn frei und lass ihn zu dir bringen, und du machst das schon beim Regiment aus.« Nachdem der Feldkurat gegangen war, ließ sich Auditor Bernis Schweig vorführen und ließ ihn bei der Tür stehen, weil gerade ein Telefonogramm von der Polizeidirektion eingetroffen war, das besagte, dass das verlangte Material zu der Anklageschrift Nummer 7267 betreffend den Infanteristen Meixner in der Kanzlei Nummer 1 von Hauptmann Lienhardt übernommen worden sei. Inzwischen betrachtete Schweig prüfend die Kanzlei des Auditors. Man kann nicht behaupten, dass sie insbesondere mit den Fotografien an den Wänden einen sehr günstigen Eindruck gemacht hätte. Es waren Fotografien verschiedener Exekutionen, die von der Armee in Galizien und Serbien durchgeführt worden waren, künstlerische Aufnahmen abgebrannter Hütten und Bäume, deren Zweige sich unter der Last von Gehängten senkten. »Also, was ist mit Ihnen, Schweig?« fragte Auditor Bernis, als er das Telefonogramm zu den Akten legte. »Was haben Sie angestellt? Wollen Sie gestehen oder wollen Sie warten, bis die Klage gegen Sie abgefaust sein wird? So geht's nicht weiter. Glauben Sie nicht, dass Sie vor einem Gericht stehen, wo Sie vertrottelte Zivilisten verhören werden. Sie stehen vor einem KUK-Militärgericht. Ihre einzige Rettung vor einer strengen und gerechten Strafe kann ein Geständnis bilden.« Auditor Bernis glaubte überaus scharfsinnig zu sein, weil er, ohne Material gegen den Angeklagten zu besitzen, ohne zu wissen, weshalb er hier im Garnisonsarrest saß, durch Beobachtung des Betragens und aus der Physiognomie des zum Verhör Vorgeführten kombinierte, warum man diesen Menschen wohl eingesperrt habe. »Sie wollen nicht gestehen«, sagte Auditor Bernis, als Schweig schwieg wie das Grab. »Sie wollen nicht sagen, warum Sie hier sind, warum man Sie eingesperrt hat.« »Mir könnten Sie es wenigstens sagen, bevor ich es Ihnen selbst sage. Ich mache Sie nochmals darauf aufmerksam, dass Sie gestehen sollen. Es ist besser für Sie, weil es die Untersuchung erleichtert und die Strafe mildert. Das ist gerade so bei uns wie bei den Zivilisten.« »Meine Gehorsamst«, ließ sich die gutmütige Stimme Schwegs vernehmen, »ich bin hier im Garnisonsarrest als Findling.« »Wie meinen Sie das?« »Melde gehorsamst, ich kann das auf sehr einfache Art erklären. Bei uns in der Gasse ist ein Kohlenmann und der hat einen ganz unschuldigen zweijährigen Buben gehabt und der ist mal zu Fuß von der Weinberge bis nach Lieben gekommen, wo ihn ein Polizist gefunden hat, wie er auf dem Trottoir gesessen ist. Er hat also diesen Buben aufs Kommissariat gebracht und man hat ihm dort eingesperrt, den zweijährigen Buben. Und mit mir geht's so ähnlich, ich bin auch ein Findling.« Der scharfe Blick des Auditors überflog Schwegs Gestalt und Gesicht und zerschellte an ihm. Aus diesem vor dem Auditor stehenden Geschöpf strahlte eine solche Gleichgültigkeit und Unschuld, dass Bernis aufgeregt in der Kanzlei auf und ab zu gehen begann, und hätte er dem Feldkuraten nicht versprochen, ihm Schweg zu schicken, weiß der Teufel, wie es mit Schweg ausgefallen wäre. Schließlich blieb der Auditor wieder bei seinem Tisch stehen. »Herrn Sie«, sagte er zu Schweig, der gleichgültig vor sich hinschaute. »Wenn ich Ihnen noch einmal begegne, so werden Sie daran denken. Führen Sie ihn ab.« Nachdem man Schweig auf Nummer 16 zurückgeschafft hatte, ließ Auditor Bernis Stabsprofost Slavik rufen. »Bis zur weiteren Entscheidung?« sagte er kurz, wird Schweg, dem Herrn Feldkuraten Katz, zur Disposition geschickt. Entlassungspapiere ausfertigen und Schweg mit zwei Mann zum Herrn Feldkuraten führen. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.